starten wir mit dem Vortrag. Tür zu machen. Es geht um den Humanismus einer Denkschule, die im Mittelalter existiert. Hierzu dann einige Skizzen über seine gesellschaftliche Einbettung in einem Zeitraum, der sich von der Neuzeit sehr unterscheidet. Einige Skizzen seiner Inhalte, seine Konflikte mit der Geisteswelt seiner Gegenwart, das ist vornehmlich der scholastische Bereich, einige Anliegen, die Kontraste, in denen sich der Humanismus bewegt, in einer Phase der Welthistorie, wo die Änderungen über die Monate, über die Jahre erheblich sind. Das Mittelalter in dieser Zusammenfassung von mir wird gesetzt in dem Zeitraum von 600 bis 1550. Wer möchte, kann bestimmte Ereignisse der Weltgeschichte hier hinzuziehen, um den gesellschaftlichen Wandel zu begreifen, der da passiert. Wir erleben zum Beispiel, dass die Städte sich neu als Siedlungsraum formieren. Vorher war das Leben der Gemeinschaft anders. Im Zusammenhang mit dem Entstehen der Städte treffen wir auch Arbeitsteiliges an. Das bedeutet, wir haben jetzt in den Städten versammelt die Handwerker, die Zünfte, die dazugehören. Das feudale Machtverhältnis außerhalb der Städte. Ja. Und wir sehen diesen Wandlungsvorgang des menschlichen Bestehens eingebettet in das Wandeln und Ändern der Reiche. Was wandelt sich denn da? Das Römische Reich, das Europa noch dominierte, bis ungefähr hier diesen gesetzten Zeitraum von 600, in welcher Variation auch immer, ist ja untergegangen durch die anstürmenden Germanenstämme. Die germanischen Stämme regeln die Macht in Europa neu. Und dann fragen wir uns, wo in diesem machtpolitischen Wandel das Geistesleben bleibt. Ja? Wir kommen dann auf die bewährte Antwort, es ist in den Klöstern zunächst mal geborgen. Und wenn wir den Humanismus in seinem Kontrast im Geistesleben betrachten, kommen wir dazu, dass in den Klöstern die scholastische Lehre existiert und befassen uns dann kurz damit, was zeichnet denn den Scholastiker aus? Also, der Scholastiker ist in aller Regel jemand, der Mönch ist, der Mitglied vom Klerus ist und der somit seine wissenschaftliche Arbeit immer mit dem Wertauftrag der christlichen Kirche durchmacht. So, und damit wissen wir auch schon, womit der Fortschritt in diesem frühen Mittelalter in der Philosophie befasst ist, wobei ich das sehr kurz zusammenfasse. Es sind die sprachlichen Mittel, die hier geschult werden. Diese sprachlichen Mittel werden an überlieferten Texten eingesetzt. Ja, das ist vorrangig das Kirchenlatein. Das ist auch die Bibel. Die Bibel hat zu diesem Zeitpunkt vor Luther ja keine deutsche Version, keine Version in den anderen Landessprachen Europas, sondern die lateinische Sprache formt ein intellektuelles Band, wie wir das heute in dem Umfang gar nicht kennen. Alles, was wir da mit dem Englischen vergleichen in der Gegenwart, das scheitert schon daran, dass hier viele Leute Spanisch, Französisch reden und demnächst auch noch Chinesisch. Das ist in diesem Zeitpunkt in Europa vorrangig das Latein. Ja. So. Der Klerus bestimmt also den Forschungsauftrag. Das schaut dann buchstäblich so aus. Hier sehen wir Intellektuelle des Mittelalters. Womit sind sie befasst? Ja, dem, das sind ja so die Sachen. Vorrangig handelt es sich hier um auch die Textexegese aus der Bibel. Abschreiben. Abschreiben bedeutet aber, dass die Neugier des Menschen plötzlich dann im Laufe der Jahrhunderte konfrontiert wird mit Dingen, die kommen nicht mehr aus diesem europäischen Kulturraum, sondern, um das jetzt sehr kurz zusammenzufassen, es gibt einen Kulturtransfer, und das ist eine zentrale These von mir, der Humanismus ist eine Art Kulturtransfer aus dem Mittelalter, mit dem Ziel des Mittelalters, aus dem Altertum in das Mittelalter, und letzten Endes haben wir davon heute noch einige Sachen in unserem Jetzt. So, schlicht und einfach, ohne viele Worte, Kulturtransfer aus dem Altertum in das Mittelalter. Nur, wie ging das vor sich? Also, aus dem arabischen und jüdischen Kulturkreis tauchen Übersetzungen in die lateinische Sprache dieser alten Klassiker auf. Ja? Und damit fängt das dann irgendwie an, dass die Griechen überliefert werden. Wir haben hier plötzlich bei den Textexegeten im Kloster aus irgendeinem neugierigen Funken heraus, haben wir dann via Juden oder Arabern nicht die reine Version des Platon und nicht die reine Version des Aristoteles und auch nicht die reine Version der stoistischen Philosophie der Römer geistig in Europa ventiliert, sondern wir haben hier Teile davon. Ja. Reicht aber schon. Reicht aber schon. So, jetzt mal eine kurze Trinkpause. Was kann man denn aus 5 bekannten Texten des Platon im Mittelalter herauslesen? Ja. Man lernt da etwas über die Ideenlehre des Platon, die einfach beinhaltet, du hast den Gegenstand hier in deinen Händen für deine Sinnesorgane und du hast ihn in einem Ideenreich. Was ist denn daran bitte neu, wo das ja eigentlich schon vor dem Mittelalter da war? Das ist neu daran, einen ordnenden Zusammenhang für diese Schöpfung Gottes anzutreffen. Ja, dann hast du es nämlich irgendwie, denkt der eine, du hast das doppelt, du hast das gegenständlich und du hast es ideell, klack. Und wenn du es ideell hast, dann hast du es oft nur begrifflich. Das ist aber der schöne Anfang einer Abstraktion, der noch bis heute streckt. Das ist dann der Punkt, obwohl jetzt nicht alle diese Ideenlehren für uns aktuell sind, aber hier wird eine Denkschule geprägt, gestartet. Wichtiger noch ist, die Texte des Platon, die in lateinischer oder griechischer Variation hier nach Europa reinkommen, sind verfasst im Dialog. Ja, das ist also eine Geschichte, wo ein Lehrer mit Schülern spricht. Das ist typisch für diese Texte. Und da wird da diskutiert. Das ist die Verschriftung einer Diskussion. Wobei wir wissen, dass das nicht Platon selber geschrieben hat, sondern irgendwie Sokrates, das war der mit dem Schierlingsbecher, der allerdings auch solche Literatur verfasst hat, ja, sein eigener Text, aber er hat dann auch über Platon geschrieben. Das heißt, die Einübung des Platons in die Philosophie Athens auf dem Markt zu diskutieren, ist dann die Lehre eines Verfahrens, das hier praktiziert wird. Wenn man allerdings dann mal erlebt, dass der Kirchengelehrte einfach das reflektiert, was von oben, das ist ein Rollenwechsel, wie du darfst jemanden fragen und der gibt dir dann eine präzise Antwort. Das ist ja neu. Das ist der Vorsprung durch diese Dialektik. Aristoteles, der dann später folgt, der zieht andere Themen auf. Er ist eben einer, der sehr frühzeitig mit der Empirie arbeitet. Empirie, das andere Wort dafür, ist die Erfahrungswissenschaft. Also alle Testserien in den heutigen Labors sind plump und einfach Erfahrungswissenschaft. Wenn die Sozialwissenschaft mit Umfragen arbeitet, ist das letzten Endes auch eine Erfahrungswissenschaft. Wir sammeln hier Daten, die wir erfahren haben. Und den Menschen klarzumachen, jetzt ist Ende mit dem Dogmatismus, jetzt wird skeptisch gearbeitet, das bedeutet, du hinterfragst das, du machst ein serielles Modell eines Versuches, einer Überlegung, eines geistigen Experimentes, das ist, was die Leute hier lernen. Der Dogmatiker hat da diese Lehre erstmal gar nicht nötig. Der hat nämlich auch bestimmte Erfahrungen über die Dialektik zunächst mal gar nicht nötig, weil der kommt nämlich hin und dem wird ruckzuck was erzählt, geschluckt, fertig. Das ist der Unterschied. Deshalb ist der Vorsprung, der jetzt gemacht wird, der Quantensprung mit der Dialektik, was ich gleich vertiefen werde, von Bedeutung. So, und zu dem Zeitpunkt bin ich noch nicht direkt beim Humanisten. Der Humanist wird sich nämlich ausgehend von diesen anderen Aussagen ein bisschen wegbewegen von dem Dogmatikprogramm der christlichen Lehre zu diesem Zeitpunkt. Er wird nämlich zu einem Forscher. Und wenn du nämlich Aristoteles folgst, dann bist du nämlich auch gleich bei jemandem, der etwas sagt über die Logik deiner Aussage. Deine Aussage hat einen Aufbau. Deine Aussage ist nicht eine Fabel. Deine Aussage ist nicht eine beliebige Geschichte, mit der du eine Weisheit einimpfen willst. Nein, du arbeitest gefälligst so, dass du es nachvollziehen kannst. Der Nachvollzug, darauf kommt es hier an. Die Sache nachvollziehbar machen. Wie willst du denn bitte die biblische Weltentstehungsgeschichte nachvollziehbar machen? Wie soll das gehen? Einer möchte dir klar machen, es sind 7 Tage, dann ist dir die Welt klar. Was ist denn hier zu begreifen? Das ist nicht logisch. Das hat zwar eine gewisse Schlüssigkeit, vorher nichts da, jetzt etwas da. Das ist aber nicht die Logik. Also wenn du dich auf Aristoteles einlässt, bist du beim Experiment, dann bist du bei deiner Lehre und deshalb gibt es auch einen frühen Zensurbeschluss gegen Aristoteles, weil das kann der Kirche zunächst mal nicht behagen. Die Kirche hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht ihr Schisma in katholisch-evangelisch. Das ist hier noch nicht der Fall. Das gibt es später in dieser Kulturgeschichte des Mittelalters. So. Weshalb Aristoteles für die neugierigen Leute und ich nenne gleich den Anlass, warum diese Menschen neugierig werden, attraktiv ist, ist darin zu sehen, ab dem 12. Jahrhundert, du kannst mit Aristoteles eine Wissenschaftslehre, eine Theorie vom Wissen organisieren, dass du nämlich die sinnliche Welt als geordnetes Ganzes der Realwissenschaften verarbeiten kannst. Und die Griechen hatten ja die Akademie. Da war die Mathematik neben der Philosophie, neben der Geometrie, neben der Musik, neben der Bewegung. Das waren ja fünf Kernbereiche, fünf Kernwissenschaften. So, und wenn das in das Kloster implementiert wird, hoho, dann wackeln da aber die Stühle. Weil wir kommen jetzt zu dem Punkt, wir bewegen uns gegen den Dogmatismus, wir arbeiten jetzt mit Realwissenschaften, mindestens im Start. So, ich greife nochmal zurück. Die Logik fordert nämlich von deiner Aussage eine Notwendigkeit in der Prämisse. Ja? Notwendigkeit und eine Wahrheit. Und das Letztere, die Wahrheit, kannst du nur erreichen, wenn du sie nachvollziehbar gestaltest. Wenn du deine Aussage, die du mit einem Wahrheitsanspruch verbindest, nachvollziehbar gestaltest. Mach keine Erklärungen wie und das Ei wurde aus dem Automaten geholt. Das ist keine Aussage, die etwas über die Entstehung dieses Eies sagt. Um das jetzt mal scherzeshalber zu formulieren. Also, Logik, Aristoteles, er hat eine frühe Logik, aus der auch ein Satz kommt wie P ist nicht Q, Notwendigkeit und Wahrheit. Das sind hier die Erfordernisse. Aristotelismus und Platonismus in dieser frühen Zeit verlangen dann nochmal eine Art von Auseinandersetzung, die ich jetzt mal kurz hier vertiefe, nachdem ich gleich etwas zur Renaissance sage. So. Auch nach 1200 herrschte Aristoteles nicht unbestritten. Der Papst verbot noch 1231 die neuen Texte des Aristoteles als Vorlesungsthema. 1255 schrieb die Artistenfakultät sie dann allerdings als verbindlich vor. Doch selbst danach wurde Aristoteles noch scharf kritisiert. Scharf kritisiert nicht über Aussagen, die er trifft, sondern über sein Verfahren. Ja? Denn die Leute, die da Dogmatiker sind, sind zu dem Zeitpunkt nämlich mit Ketzerprozessen beschäftigt. Ja? Und müssen sich in ihrer Realität mit ihrem Anspruch bewahren vor bestimmten Krisen. Wir haben einerseits das Entstehen der Städte, das erinnere ich jetzt nochmal, mit der Entstehung der Städte kommt es, wir kennen in Deutschland die Hanse, zu einem Wirtschaftsverbund, wo das Geld und der daraus werdende Einfluss auf die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft wirksam wird. Das heißt, wir haben hier einen erheblichen Wandel im Lebensraum. Wir haben damit auch Macht in die Hände von Leuten gegeben, die in dem alten Entwurf dieser Dreifaltigkeit, also Adel, König, Klerus, hast du auf einmal neue Mächtige installiert. Na, ob das den alten Mächtigen behagte? Zweifel. Das Mittelalter ist dann die Zeit einer Erfahrung, Erweiterung. So. Das Mittelalter ist auch dafür bekannt, dass Pest und Cholera existieren. Wie willst du denn einem klar machen, dass ein lieber Herrgott auf dieser Welt wacht, wenn der massenweise die Entvölkerung von Landstrichen erlebt? Und ich darf dann erinnern, die Städte als werdende Ballungsräume sind da. Das Land ist oft leer. Da ist nur Wald. Ja? Da ist nicht das, was wir heute kennen, also so dicht besiedelt. Jetzt ist das auf keinen Fall. Und das ist schwierig, dass wir uns das mal vor Augen halten, wie das damals war, wie das jetzt ist. Das muss man nämlich auch machen, um hier das Geistesleben in seiner Einbettung aufzufassen. So, und zwischen 600 und 1550 gibt es eben eine pragmatische Erweiterung des allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstseins, die Physik, daran geknüpft Bau und Architektur. Der gotische Baustil wurde ja zunächst mal im Kontrast gesetzt mit dem Klassizismus, der da überlebt hatte. Ja? Das heißt, du kannst aber, wenn du gotisch baust, dann baust du irgendwas anderes als die Wasserleitung der Römer. Die waren ja auch schon gut, nur war dieses Wissen teilweise verloren gegangen. Wird allerdings jetzt durch die praktische Erfahrung des Baues irgendwie wiederhergestellt. Übrigens, das Wort Goten kommt abwertend aus dem Italienischen und bezeichnet da Leute, die ein bisschen wirr im Kopf sind. Weil, guck dir mal das Ding an. Das sind ja verschiedene Formen. Wie mag das sein? Nur wenn einer sowas hinbaut, dann handelt er aufgrund eines bestimmten Bewusstseins, dass er sich nämlich klar ist, jetzt ist anders. Ich kann das machen. Wir sind übrigens noch nicht bei diesem Zeitraum beim Descartes. Ja? Descartes sagt ja, cogito ergo sum, ich bin, ich denke, fertig. So, der definiert sich dann als Individuum. Hier aus diesem gesamten Vorgang des Humanismus kommen wir später dann zu der Wahrnehmung, dass das Individuum sich als Individuum versteht. Erstmals, das tun zwar nicht alle, aber das tun doch eine Reihe von Leuten. So, das nächste Punkt. Galileo, Stichwort. Astronomie, das entwickelte Fernglas von einem Holländer, wird dann an den Himmel gerichtet. Und was siehst du da? Nanu, da kommt ja ein ganzes Weltbild, eine ganze Kosmologie, kommt da ins Schwanken. Bis zu dem Zeitpunkt ist die Welt, ist die Menschheit, die gebildete Menschheit die Auffassung, die Scheibe Erde, darum bewegt sich was rum. Dass es bei den Griechen schon andere Ansätze gegeben hat, okay. Nur, wenn Kopernikus seine Version durchsetzt, auch in diesem Mittelalter, dann ist ein Gezeitenwechsel gewesen. Deshalb lautet beim Kant, 200 Jahre später, in seinen Kritiken, auch oft die Forderung, kopernikanische Wende. Das ist wohl ein Souvenir aus dem Mittelalter, wo gesagt wird, bis jetzt so, nicht okay, jetzt anders. Und aufgrund von empirischen Daten, guck doch durch das Ding. Also Brecht gibt dem Galileo in der Geschichte ja den verzweifelten Versuch, dass er dem Klerus von dem Ketzergericht sagt, guck doch durch das Ding. Und diese Leute gucken nicht, denn sie wissen eines. Aha, hinterm Ende vom Rohr, da ist ja eine ganz neue Erfahrung. Das heißt, der ganze Quatsch, der vorher gequatscht wurde, es will nicht mehr so sein. Ein Wandel findet hier statt. Das Fernrohr. Du siehst auf einmal beim Saturn, siehst du die Ringe, das hat die Menschheit vorher nicht gesehen. Und neben den Ringen siehst du noch so andere Dinger. Und die bewegen sich auch. Da werden ja Monde entdeckt. Da ist nicht nur der Mond da oben, sondern da sind ja noch mehr Monde. Da kriegst du ja mit der Angst zu tun, weil die ganze Welt ist anders. Wer will denn das geschaffen haben? Also das Weltbild, die Kosmologie wird auf den Kopf gestellt. Es geht noch weiter. Die Entdeckung. Eigentlich der Landweg Marco Polo nach China, schön und gut. Wenn man allerdings mit dem Schiff hinfahrt, besser. Die Entdeckung von Nord- und Südamerika folgen. So, da begegnest du dann einer neuen menschlichen Kultur. Die wird dann skrupellos niedergemacht und ausgeplündert. Nur, warum ist da hinterm Horizont noch was? Und im Laufe der Zeit stellt sich raus, das sind ja gar keine Chinesen. Das sind noch nicht mal Inder. Das sind ja ganz andere Leute. Aha, so, und da ist nämlich das Problem. So, wenn Herrschaft etabliert wird an totalitärem Anspruch, und wir haben hier mit Herrschaftsmodellen zu tun, wo die Fürsten und der Klerus, wenn die dir genau erzählen, was hier zu passieren hat, und wenn die auf einmal was sagen, was nicht so ist, und du kommst da sofort hinter, dass das nicht so ist, Autoritätsverlust. Ja, so. Mein Schaubild. Dazu kommt, dass alle diese Gedanken plötzlich durch den Buchdruck in eine frühe Form einer Medienkultur geraten. Und selbst wenn hier sehr oft Bilderbogen gedruckt werden, ja, alleine, dass dir jemand eine Zeichnung gibt, ein Bilderbogen, ja, so die Bauern und so, bevor die lesen konnte, Bibeltraktate als Bild, ja, wird da verteilt. Das bedeutet, du hast jetzt einen Ideentransfer in der Gesellschaft, Inhalte werden jetzt multiplizierbar. Inhalte werden multiplizierbar. Und das ist ja der Albtraum jedes autoritären Hasspickels, dass es etwas geben kann, was ihm nicht behagen möchte, weil, da steht ja direkt das Gegenteil. Deshalb hat die Volksrepublik China auch Angst vor dem Internet und muss es zensieren. Deshalb jetzt jüngst im arabischen Frühling, nanu, das Internet, den Chat, den müssen wir auch torpedieren. Warum haben diese Leute so erbarmungslos Angst davor? Warum? Weil die empirische Erfahrung, dass da überhaupt ein Mensch ist, der wie ich anders denkt als die Fasson das da will, ist ein Schocker. Und ein Schocker führt uns dann wieder zum Humanisten. Der Humanist muss zunächst mal verheimlichen, dass er ist, wer er ist, weil er hat ja zu tun mit den Ketzerprozessen. Ja. Ja, das ist ein bisschen drastisch, das sollte nicht sein. Und deshalb muss der Humanist sich tarnen mit einer doppelten Wahrheit. Einerseits wird hier nach außen das Religiöse produziert. Und selbst wenn man mal guckt in ein Buch wie die Ethik von Spinoza, ja, da ist der erste Satz irgendwie causa sui. Da wird also ein Gott, patsch, als die Ursubstanz festgelegt. Und solche Gottesmodelle, die kommen auch in anderen Humanistentexten vor, weil sie basieren sich dann darauf. Nicht wie heutzutage, du kannst Philosophie machen und dann schreibst du das Wort Gott nie hin, es kommt einfach nie vor, weil du hast auch nie den Bedarf, das in irgendeiner Weise zu erklären, was das mit Gott zu tun hat. Hast du nie den Bedarf, nie die Notwendigkeit, und alle Leute, die das lesen, haben auch nie den Bedarf und nie die Notwendigkeit, den Gott da wiederzufinden. Und das ist für die Kirchengelehrte in den Klöstern ein Horror, ein Grusel. Sie mussten sich ja gerade schicken mit der Dialektik. Ja? Und dann wollen sie ihre lange Arbeit über Gottesbeweise, also Lessing hat zentnerweise darüber geschrieben, wollen sie dann retten. Wie mag ihnen das denn gehen? So, innen das Empirische, habe ich ja gerade angedeutet. Das heißt, du gehst von Sinneserfahrungen aus, und da gab es in England einen namens Ockham, das war ein Arbeiter mit der Zahl. Und wenn du so arbeitest, wenn du anfängst zu quantifizieren, was willst du denn hinschreiben über Gott und die Engel? Wie willst du die denn zählen? Ein Gott, wie viele Engel? Ja, du kommst also in ein Fahrwasser, was es schwierig macht. Und durch alle diese Denkübungen gewinnt das Individuum eine andere Rolle in sich selber. Ist auf einmal anders. Die Deutung bröselt. Es gab im damaligen Zentrum der intellektuellen Welt in Italien im 14. Jahrhundert eine Gruppe, die hieß die Averroisten. Und das, die waren gesesselt in Florenz, Italien. Die waren auch gerade geprägt von dieser Masche. Das heißt, empirisch arbeiten, wo wir das können. Ja, das ist auch beim Koffler irgendwo erklärt, was den Averroisten ausmacht. Also wenn jemand dieses Buch mal hat, dann kommt das dann so auch hervor. Das Hauptmerkmal des Averroismus ist sein Interesse an der Natur und ihren Geheimnissen. Und das ist eben wiederum ein direkter Anschluss an die Denkübungen des Aristoteles oder anderer griechischer Philosophen. Das heißt, untersuche das, was du erfahren kannst. Ja? Und wenn irgendwie ein anderer Satz, ein früher Satz in diesen Überlegungen, beim Sokrates wird er hier genannt, nein, Protagoras, der Mensch ist das Maß aller Dinge, von denen die sind, ja, dass sie sind, und von denen die nicht sind, dass sie nicht sind. Ja. Das ist Ontologie. So, und was heißt das? In anderen schlichten Worten, wenn sich das deinen Sinnesorganen entzieht, dann ist das nicht relevant. Dann ist das Dogmatismus. Der Unterschied. der Scholastiker, mit seinem Dogma, der Textexegese Bibel, und der Humanist mit der Skepsis und der Empirie. Klar. Und hier unten findet dann langsam 1054 das Schisma statt. Das Schisma ist Rom-Byzanz. Ja, damit ist das Römische Reich abgehakt. Es findet im Osten noch statt, in der Türkei, aber im alten Rom Wegschluss aus, nicht mehr da. Zu dem Zeitpunkt ist allerdings das Christentum bereits die offizielle Religion des Römischen Reiches. Sie wird es ja auch, wie man in Aachen prima sieht, bei Kaiser Karl, Kultur permanent der germanischen Stämme, ja, in ihren Stammesregionen. Weil, wie ziehen die herum, wie wird Donas Eiche gefällt, und dann ist Kaiser Karl einer, der, wie man am Rathaus da sieht, am Schaubild, Kaiser ist von Gottes Gnade. Also, wie legitimiert er seine Macht? Er ist irgendwo so ein ganz edler, und dann hat Gott ihm gesagt, zack. Das ist kein demokratischer Vorgang. Nur, wenn du die alten Texte der Griechen liest, beispielsweise Platon, die Normoi, das heißt auf Deutsch die Gesetze, da hast du zwar eine Klassengesellschaft, in denen Demokratie existiert unter bestimmten Bedingungen, unter Regeln, das heißt nur die Freien dürfen, ja, und zu dem Zeitpunkt im Mittelalter, da gibt es Hörige, Hörige sind übrigens keine Sklaven, ja. So, und wenn du dann mit so einem Ding hantierst, und dann hast du das Buch, dass also die Freien einer Stadt, also einer Polis, entscheiden können, was da passiert. Und dann kommt da einer mit einem autoritären Anspruch, es gibt auch die aufgeklärten Autoritären, und die sagen, Abstimmung. Ist doch komplett konträr. So, und der Humanist überlegt und schaukelt solche Gedanken durch sein Mittelalter. Ja, wo soll das enden? Das endet in einem neuen Verständnis des Individuums von sich selber. Weil er zählt ja zu was. Das Individuum, den Begriff, den wir heute darüber haben, das Einzelne, ist dann etwas, was zählt in dem ganzen Stall hier. Klar. Und diese Neuerung, dass das Individuum zählt, wird dann auch in der Literatur Einfluss finden. Dass ein Teil von diesen Belletristikern dieser Jahre Geschichten schreibt über Gefühle, die irgendwie angeregt sind von dem, was in der griechischen Literatur, deren Komödie und deren Tragödie verbreitet wurde, das kann uns nicht überraschen. Ja? Nur dann hast du eben Leute, die sind wieder Individuum. Und wenn das nur eine Geschichte ist über Götter, ja, aber lassen wir das mal weg mit den Göttern, dann hast du eben ein Individuum und noch ein Individuum. Hast du? Ja, das ist aber nicht das so mittelaltermäßig, ich scheiße den zusammen, weil ich bin ja hier der Häuptling. Das heißt, mein Machtbegriff ist autoritär und totalitär. Das ist damit tangiert. Übel. So. Also, die Averroismus-Anhänger legen Wert in ihrer Welt- und Naturauffassung im 14. Jahrhundert auf das Empirische. Das bedeutet, dass zahlreiche Ärzte, Physiker und Astronomen in ihren Kreisen plötzlich anders forschen, anders argumentieren. Das ist ja das Ende von dem ganzen totalen Machtanspruch. Die Kirche schickt sich dem. Das bedeutet, die weitere Katechese verarbeitet dann Impulse von den Griechen zu einem neuen Gottesbegriff. Und damit überleben sie denn dann in dem Sinne. So, also nochmal, der Scholastiker, das Dogma, die Textexegese aus der Bibel wird jetzt durch die konkreten Ereignisse aus der Realität Und du hast Pest und Cholera an jeder Ecke in Westeuropa, auf der englischen Insel, im Süden. Da kannst du nicht mehr irgendwelche harmonistischen Reden führen über das Gottesreich, wenn die Leute, die sich das anhören, sowieso sterben. Ja? Weil du erlebst einfach, wird was behauptet, was gar nicht stimmt. Und der Punkt Behauptung, es stimmt nicht, das konnten auch die schlichten Leute von seiner Zeit direkt kapieren. Das war das Ende von diesem Anspruch der Scholastiker. Der Humanist wechselt nicht die Konfession, sagt Hoffler, weil sie ihm im Grunde vollkommen gleichgültig ist. Allem religiösen Gezänk, gerade wegen seiner unreligiösen Neigungen zutiefst abgeneigt, ist dem Humanisten das äußere Bekenntnis nur eine moralische Pflicht gegenüber der Öffentlichkeit, sei es aus Pietät, sei es aus Friedfertigkeit oder um die geistige Herrschaft der Kirche über die unruhigen Volksmassen nicht zu gefährden. Das ist hier Kofflers Deutung über damals. Nicht gefährden. So. Italien, habe ich ja schon betont, als das Zentrum des europäischen Geisteslebens zu diesem Zeitraum, ist dann auch der Brutort für eine bestimmte Art von Individualismus. Du hast allerdings diese Angelegenheit nicht alleine in Italien, sondern auch in Spanien, in Deutschland, in England. Da schwappt das alles über. So. Später gibt es eine kleine Bilanz des Humanismus. Sofern in Italien überhaupt noch Hemmungen bestehen, das faktisch bereits weit verbreitete Freidenkertum vorbehaltlos zu akzeptieren, tritt an seine Stelle ein rationalisierter und moralisierender Deismus, also eine Gottes-Weltanschauung, durch den nur notdürftig die freidenkerischen Tendenzen verdeckt werden. Weil Ketzertum, da sind ja auch prominente Leute, Jan Hus und so weiter, eliminiert worden, weil Freidenker und so weiter. Allem Humanismus liegt jedenfalls immer ein tiefgehender Skeptizismus zugrunde. Und dieser tiefgehende Skeptizismus findest du heute noch in vielen Medien. Bekannt ist die Zeitschrift Der Spiegel. Da wird nämlich nur noch Skeptizismus verkauft. Ja, das ist deren Sprachspiel. Aber da irgendwo hat die Menschheit sich das angeeignet. Übrigens, einer, der auch in dieser Zeit arbeitet für den Fürsten, das ist dann sein Buch, ist Machiavelli. Sein Buch heißt Der Fürst. Es geht da um Machterwerb, Machtpflege. Darum geht es dem. Machiavelli stößt an, weil für ihn ist die Masse ja nach wie vor irgendwie so ein Ding, das kannst du komplett manipulieren. Er diffamiert die Masse Männer und Frauen schlechthin im Gemüt insgesamt wie ein Weib. Ja? Und das Weib musste trotz allem Humanismus immer noch ein bisschen harmlos tun. Also es war Gegenstand von Manipulation, von Kommando und so weiter. So wird er diffamiert. Und wenn man das nämlich mal so sieht, was ist eigentlich so ätzend an Machiavelli? Dass er jemandem erklärt, wie die Macht funktioniert. Das ist schon ätzend genug, weil das auf dem Hintergrund passiert einer empirischen Beobachtung. Das heißt, was er dem Fürsten mitteilt, das hat er vorher in vielen Stellen gut genug gesehen. Das ist also bereits ein Produkt empirischer Forschung in den sprachlichen Mitteln des Mittelalters. Ja, so wird dann Macht erklärt. Nur wenn das auftaucht, dann muss das erstmal relativiert werden, als wie Erasmus von Rotterdam, das war so ein Gelehrter, ein noch Allgemeingelehrter, von dem heute auch stark überliefert ist, ja, 500 Jahre tot, und von ihm ist auch stark überliefert ein lustiges Buch, Das Lob der Torheit. Das ist eine Art von Psychologie in satirischen Worten. Erasmus von Rotterdam, das Lob der Torheit, das ist auch eine Beobachtung über Menschen und ihr Verhalten Beobachtungen, schlicht und einfach. Guck dir die Leute an, ziehe eine Lehre, was sie denn so machen. Also ihr seht, diese Texte arbeiten mit der Anschauung, mit dem empirischen Moment. Ja. So. Wir wollen ja nicht übersehen, dass bei aller Überlegung über Philosophie und Politik die Literatur auch Sprache entwickelt, und diese Entwicklung der Sprache ist dann auch gesellschaftlich mitformierend, womit ich ausdrücke, dass das, was du in den Geschichten transportierst, in die Spielwelt der Fantasie auch prägst. So. Ja. Oft wird der Humanismus als eine Episode in der Geschichte der Literatur verstanden, aber es war in einem tieferen und breiterem Sinne ein Schritt vorwärts in des Menschen andauernden Kampf, um seine Aneignung der Welt zu erweitern, ja, und damit einen für ihn mehr befriedigenden Platz zu finden. Hier werden die Namen genannt Petrarch und Erasmus, welche in zahlreicher Gesellschaft sind von jenen, die die klassischen Autoren, also die Lateiner und Griechen, verwendet haben als Anregung. Und in ihnen steckt dann ein belebender Antrieb, um auch die weltliche Ökonomie und den Durchschnittsmenschen anzuregen, in seinem Sinn von der Bedeutung seines Lebens auf dieser Erde. Was heißt das? Dem Leibeigenen, dem beispielsweise jemand glasklar sagen durfte, du darfst keinen heiraten, der nicht irgendwie hier von dem Bereich kommt, des Fürsten. Solche Kommandos hatten die. Da kam gar keiner auf die Idee, das nicht zu machen. Es sei denn, der wollte weglaufen und irgendwo als freier Bauer in der holländischen Düne aufgespürt und exekutiert werden. Das war der totale Anspruch von diesen absoluten Herrschern. Aufgeklärten Absolutismus findest du noch bei den frühen Preußenkönigen wie Friedrich und so. Das sind aufgeklärte Absolute, weil die lassen sich ja schon auf Philosophie ein. Allerdings geben sie anschließend auch klare Kommandos, was wie zu passieren ist. Da muss ich direkt an das Infanterieheer denken, das auch einfach in die Schlachtreihe gestellt wird und dann wird Abnutzungskrieg gemacht. Leute, die sowas über sich erdulden, die sind nicht die autonomen Objekte nach dem Entwurf unserer Verfassungswirklichkeit. Das sind Leute, über die einfach bestimmt wird. Nur so weit ist es ja nicht schon am ersten Tage der Menschheit, sondern das ist eben ein langer Weg der geistigen Entwicklung, und die hier genannten Episoden wollen das auch so mal darstellen, dass das ein Weg ist, auf dem gerungen wurde, damit das so funktioniert. So, jetzt bitte Zwischenfragen, bevor eine kurze Bilanz von dem Vorgang kommt, den der Lateiner immer nennt, mutatis mutandis, das heißt, Wandelndes wandelt, Änderndes ändert, so. Und darauf muss sich die Welt erstmal einlassen. Es gibt ja viele Leute, die wollen das auf alle Fälle verhindern. Ja, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Nur hier in diesem Zeitraum, und ich habe jetzt bestimmte prominente Leute wie Niklaus von Kues oder Albert von Köln, habe ich jetzt erstmal was weggelassen, damit ich überhaupt hier den Kern erklären kann, um den es hier geht, ausmacht. Ja. So, und dann gab es noch einen Biber von Brabant, alles Kirchenleute, aber die kommen auf einmal auf eine andere Idee. So, das wäre jetzt fürs nächste Mal erstmal alles. Bis gleich vielleicht kurz zur Bilanz kommt. Bitte jetzt eure Fragen zum zum Beispiel die Frage, was haben wir heute davon? Aber bevor wir daher kommen, kommen wir vorher noch zu anderen Sachen. Ja, bitte mal eure Fragen. Und ich mache ich weiter. So. Na schön, dann darf ich gleich was hinterher von Aristoteles. Selbst die Hauptinhalte des christlich-augustinischen Denkens, Gott und die Seele, erhielten nach 1200 eine neue Bedeutung. Im 12. Buch der aristotelischen Metaphysik und im 8. Buch der Physik fand man eine philosophische Gotteslehre, die eng mit der aristotelischen Kosmologie, speziell mit ihrem Begriff der Bewegung verknüpft war und die Gott als Ursprung aller Veränderung, als reine Aktualität, als Denken des Denkens, als das wissende Prinzip aller Weltordnung proklamierte. So, klack. Und einen Gott, der sowas alles machen kann, der da, aber wenn man es mal so versteht, als Systemstelle integriert ist, damit man überhaupt sich an was aufhängt, denn Philosoph Fichte hat ja später davon gesprochen, Setzung, das Ich, das Nicht-Ich, setzen, damit du überhaupt mal zu einer Definition, also das heißt zu einem Satz mit Geltungsanspruch im Kern gelangen kannst, musst du erstmal etwas setzen. Genau. So, das wollte ich noch gesagt haben, weil das auch so ein Beispiel ist. Denn wenn wir hier reden über Aristoteles und Platon, dann hat das als Einflussmoment die Bedeutung, dass wir einfach mal die kurzen Stichworte verstehen, was wollen die überhaupt? Ja? Was möchten denn diese alten Denker weiter transportieren? Ja, an wen auch immer. Und wenn die das früher machen, hier meine Beobachtung, Kulturtransfer, ja, Altertum nach Mittelalter zur Neuzeit, das ist hier dieses Schaubild, ja, was lehren die denn? Was transportieren die? Was wird hier transportiert? Und was hier auch transportiert wird, ist eine andere Auffassung des Individuums über sich selber in diesem Zusammenhang zwischen Geist und Welt. Konkret, was ist los in der Polis, das heißt, was ist in der Politik? Und das sind alles diese kleinen Denkschritte, die dazu führen, dass man beispielsweise an der Religion gewissen Zweifel ziehen kann. Ja. So. Ja. Also in meiner Darstellung habe ich bestimmte Namen nicht genannt, zum Beispiel Anselm von Canterbury, das war dann auch jemand wie 11. Jahrhundert ist der, weil ich habe darauf mal ein bisschen verzichtet, aus dem einfachen Anlass, weil sonst wird diese Darstellung der zentralen Anliegen und dieser Entwicklungsschritte wird dann zu einem riesigen Kopfexplosionsding, was den heutigen Abend knacken würde, weil wir dann noch am Montag hier säßen. So. So. Fertig. Ja. Ich habe zu dem Kulturtransfer von Aristoteles, ja. Der ist ja, du sagtest, teilweise immer nur wiedergegeben, aber lag auch wohl daran, dass ja viele Schriften in den Turm von Alexandria zunichte gegangen sind. Jetzt die Frage, war das Absicht deiner Meinung nach? War das quasi ein Sabotageakt von den, nachher von den Platonikern, von den Kirchen, die ja, dann, ja doch das platonische Weltbild mit der These würdest du heute verdammt berühmt werden, dass aber ansatzweise Indizien zeigen könntest. Also, erster Teil, Kulturtransfer ist mein Begriff im 21. Jahrhundert, weil die Leute damals, für die war das ein Weitergeben, ein Tradieren. Das sage ich heute, weil ich euch klar machen will, was hier passiert, was weitergeschoben wird im Geistesleben. Ob irgendein Teufel eine Bibliothek ansteckt, das weiß ich nicht. Ja. War ich ja nicht bei, möchte ich nicht drüber spekulieren. Nee, aber ich glaube, viele Schriften sind ja dadurch weggebrannt, also wirklich abgebrannt von Aristoteles. Ja. Das habe ich im Philo-Studium, da sagt der Prof immer, ja, weiß man nicht so ganz genau, weil da fehlen ganz große Teile und ja, so wollte ich das auch und sehen. Und dann der Papst beim Jugendwelttag, ja, wir haben ein platonisches Weltbild und es ist ja auch immer von den Kirchen das platonische Weltbild propagiert worden und nicht das aristotelische. Okay. Und deshalb habe ich diesen Gedankengang gehabt mit dem Anschlag. Also ja, die Welt ist voller Verbrecher, das ist schon immer lustig. In diesem Missverständnis steckt, glaube ich, ein kleines Problem in der Darstellung. Ja. Weil du hast das so dargestellt, das Kulturtransfer von nach. Das sieht so aus, nach dem Motto, als ob sozusagen in Rom es so welche gegeben hat, die sich dann überlegt haben, irgendwie im Mittelalter transferieren wir jetzt unsere Erbschaft dann ins Mittelalter weiter. Also das ist sozusagen dieser Gedanke nach dem Motto, dann ist das also weg, diese Erbschaft, also hat das jemand verhindert. Nee, es war ja genau umgekehrt. Die haben ja im Mittelalter, haben die sich nicht recht drum gekümmert, was die Römer gedacht haben oder die Kirchen, das war überhaupt nicht präsent. So, und sozusagen, es kam erst dann, eben in späteren Phasen, kam aus bestimmten Umständen und historischen und ideengeschichtlichen Mütter, da steckt ja doch was drin bei den Römern. So. Und deswegen haben die neu gelesen. Nee, aber denen war gar nicht klar, was daraus folgte. Ich rede von 300 vor Christus, also noch vor dem, lange vor dem Mittelalter. Ach so, Also Kulturtransfer ist mein Begriff, den ich da stattfinden sehe. Das ist so, aber so wie nennt man das? Ja, das ist meine. Im Nachhinein so Begriff. Ja, ist meine Technokratensprache. Ursprünglich wurde ja ein Buch, eine Rolle geschrieben und wenn die einer liest, na deshalb hat man es ja aufgeschrieben, damit es einer lesen kann. Nur es ist da etwas passiert, was von da nach da etwas schiebt, so nach heute. Dass es hier Verluste gibt, das gehört dazu. Ja? Denn man muss das übersetzen und deshalb habe ich vorhin auch erwähnt, ein Teil von dem verlorenen Kram ist irgendwie über den Umweg von Juden und Arabern wieder nach Europa, über Spanien, ist das hier wieder erst gelandet. Weil das waren zwar europäische Sachen, die sind aber irgendwie weg und sind dann im Altertum nach da gerutscht, mussten dann im Mittelalter wieder hierher gerutscht werden. So, und das war eben dieser Punkt. Ich habe auch noch eine Frage. Bitte. Also was mich jetzt überrascht hat, ist, dass die antiken Philosophen im Mittelalter noch eine Rolle gespielt haben. Und vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ja, das ist die Aussage. Also in meiner Erinnerung war es immer so, dass die Renaissance eben die große Wiederentdeckung der Antike war und dass die Renaissance sich auch selbst definiert hat als strikte Abgrenzung zum Mittelalter. Und jetzt wäre also meine Frage, war jetzt die Beschäftigung mit Aristoteles jetzt eine Schrulle einiger weniger Brüder im Kloster, einiger wenige Wissenschaftler an den Universitäten, oder hatte das schon eine größere Bedeutung? Also worauf ich hinaus will, ist die genaue Scheidung zwischen Mittelalter und Renaissance ist jetzt, wie ich immer so meinte im Kopf zu haben, ist jetzt durch deinen Vortrag ein bisschen durcheinander geraten, indem ich den Eindruck hatte, die Beschäftigung mit den antiken Schriftstellern war im Mittelalter eigentlich auch schon vorhanden. Aber dann wohl offenbar nur in einem ganz kleinen Kreis und ohne wirklich Einfluss auf Kunst, Politik, Gesellschaft und so. Kam noch, was ich vorhin angedeutet habe, weil ich ja kein Künstler bin, kein Schriftsteller, hatte ich euch kurz erwähnt. Es ist auch so, dass die Literatur Einflüsse hat. Ja? Ja. Also es wurde auch die Belletristik wurde auch transportiert. Das Theater wurde auch angereichert mit diesen Klassikern. Also Tragödie, Komödie, wie man inszeniert. Ja? Weil das war irgendwie, die Vorspiele, die waren ein bisschen anders. Nur so ein griechisches Schauspiel, das war eben so eine Riesensache. Vorspiel, Nachspiel und so weiter, das ist was anderes. Bitte nicht reinfallen auf Setzungen wie die Renaissance, ist nicht das Mittelalter. Das sind ja Begriffe, die in unserer Neuzeit für die Unterscheidung dieser Phasen gesetzt wurden. Wann die jetzt anfangen, so exakt, das sind nur immer irgendwie operative Sätze, damit wir das eine grob vom anderen unterscheiden können. Also kann man vielleicht sagen, die Wurzeln entstehen im Mittelalter und werden dann, wie man so sagt, wirkungsmächtig eigentlich erst im 16. Jahrhundert. Genau. Aber die Anfänge liegen naturgegeben schon so 1200, 1300, weil sowas entsteht ja nicht plötzlich aus dem Nichts heraus. Und ich habe es auch vorhin angedeutet, der Buchdruck konstruiert etwas, was man heute bezeichnet als Medienszene. Aber das heißt ja nicht, dass alle Leute direkt eine Bücherei haben, lesen können, heißt es nicht. Nur bis sich das als Volkseigentum, als gesellschaftliches Niveau so weit multipliziert, dass das hier und da und da und da überall ist. Das ist eben ein, das hat eben Zeitbedarf, ja. Da vergehen Jahrhunderte. Werner hat gerade gesagt, oder platonischer Gottesbegriff, das war jetzt dein Ding. Okay, wenn die erstmal anfangen, dass sie sagen, wir haben so eine Art platonischer Gottesbegriff. Okay, wo haben sie das wohl her? Der Kaffee, der hat lange gekocht, bis der reif wurde. Ja, ja, so spielt sich das dann ab. Ne? Also, weil der Textexeget hat immer irgendein verflixtes Problem. Er trifft ein Publikum, das eventuell was wissen will. Jetzt ist allerdings der Erfinder des Feuers schon vor Jahrhunderten, vor Jahrtausenden gestorben. Und auch der Erfinder des Rates kann heute Abend nicht hier sein. Ja. Das sind Leute, die haben Durchblick gehabt. Die haben eben was auf die Beine gestellt und das kannst du immer noch brauchen. So. Hm. Ja, und die ganzen Leute, die dann was transportieren müssen, also ich warne ja vor mir selber. Weil kann ja durchaus sein, dass ich hier irgendwie mit meinem Wissen aus zweiter oder dritter, fünfter Hand, ja, dass ich da auch irgendwas gesagt habe, wo es Leute auf die Barrikaden bringen will. Das kann auch durchaus sein. Deshalb sage ich ja, sapere aude, wage zu wissen. Das ist meine Geschäftsordnung. Ne? Und so funktioniert das eben besser. Nur Textexegese, das ist irgendwie so ein Handel. Du musst zu einer Story kommen. Ja, das ist ja fast wie Infotainment heutzutage. Das Ereignis ist ja nur das Ereignis. Damit es zur Nachricht wird oder zur Tendenz, muss da eine ganze Menge emotionaler Einbindung passieren, damit diese Gesellschaft es haben will. Das muss da passieren. Und passiert das nicht, bleibt das Thema hängen. Es wird kein Thema. Das ist eben die Falle, worum man sich täuschen kann. Wichtig ist für mich, hier diese Teufelsformel, mutatis mutandis. Das heißt, manche Leute, die sich sträuben gegen den sozialen Wandel, und was ich hier auch beschrieben habe, ist also im Terminus der Soziologie der soziale Wandel. Das heißt, es ist damals da und nach geraumer Zeit ist das jetzt anders. Wir sind ja heute auch noch Gegenstand des sozialen Wandels, mit derselben Masche. Das heißt, unser Horizont verbreitet sich. Wir müssen gar nicht der Auffassung sein, dass wir alles wissen über das Weltall. Nein, Hubbles Teleskop erzählt uns Sachen, ja, oder andere Anlagen machen uns ein Bild von der Welt. Wie viele Monde gibt es um den Himmelskörper Pluto, der jetzt ein Kleinplanet ist nach der jüngsten Definition? 4. Es gibt noch genügend Bücher, wo steht, Pluto, Planet, der äußerste, der 9. Äußerstes Sonnensystem. Das ist da alles auf den Kopf gestellt. Ja, das heißt, solche Bücher sind in dem Sinne Makulatur. Sie teilen Sachen mit und Plutos Rolle im Sonnensystem ist für mich ein Beispiel, weshalb ich keine Schere reinbekommen kann. Ja, was ich nennen kann, um jemand klarzumachen, das ist erstmal ein Text, was in dem Buch steht. Welche Chance haben wir denn, außer dem Skeptizismus, um das alles zu prüfen? Ja, lass hier einen kommen, der erzählt dir was über Humanismus. Da sage ich dir als erstes und als letztes, dann lese es doch mal selber. Versuche dir doch selber mal ein gewisses Bild darüber zu machen. Ich kann ja höchstens mal ein bisschen den Eisbrecher machen, okay, das sehe ich ein. Dann habe ich noch nichts gesagt über Nikolaus von Kues, über Anselm, über Albert Magnus, alles nichts gesagt. Weil, ich habe mal die Namen erwähnt, nur wenn du diese einzelnen Leute mal durchnimmst, gerade kurz genannt, dann kommst du nämlich auf die Idee, dann, was treibt die an? Ja? Warum fordern die denn einen Empirismus? Warum müssen die sich denn reiben an ihrem Ursprung in der Einbettung in der christlichen Kirche? Warum? Ja, was ist denn mit denen los? Ist das Nestbeschmutzung? Ist das Größenwahn? Nein, das ist die Wirkung der Empirie. Und wenn man sich dem angeschlossen hat, dann kann man anders denken. Wie hast du gesagt, vage zu wissen? Exakt. Riskant, ist noch nicht mal meine Erfindung. Ist das nicht, hast du da nicht unter dem Rum? Der Begriff des Humanismus eigentlich nur eine bestimmte Tendenz eingepackt, weil gerade diese Betonung also Kant ist kein Humanist. Gegen das Exegetische. Ich meine, der von dir genannte Erasmus von Rotterdam, einer der ersten Humanisten, oder Thomas Morus, der britische, einer der ersten großen Humanisten. Das waren Textexegetiker. Ja, bitte. Was sie gemacht haben, sind die alten Schriften sozusagen neu abzuschreiben und neu über die Drucktechnik, über die Bücher, sozusagen neu zu machen und neu zu interpretieren. Das waren Textexegetiker. Zudem Textexegetiker, die streng im Rahmen der katholischen Kirche blieben, in der Auseinandersetzung mit den fortschrittlichen, Anführungszeichen fortschrittlicheren Protestanten. Also das widerspricht so ein bisschen der Gegenüberstellung, die du gemacht hast, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Also ich glaube, dass das war ein bisschen ein etwas vielschichtigeres Phänomen. Das stimmt. Das stimmt in dem Sinne, ich wollte hier mit dieser Darstellung, auf die du dich ja jetzt berufen kannst, mal darstellen, was so der Prototyp ist von dem Dogmatik-Scholastiker. Die von dir genannten Leute, das sind ja welche, die haben eine bestimmte Kreativität und die reagieren auch auf den neuen Impuls. Das ist der Unterschied, den habe ich auch oft genug gemacht. Also, dass die allesamt, dass Geisteswissenschaft immer mit Textexegese zu tun hat, okay. Nur, was kommt dabei raus? Ja? Das ist der Punkt. Was kommt dabei raus, wenn du beispielsweise immer wieder eine reine Gottesrechtfertigung konstruierst, während vor deiner Haustür ganz absurde Dinge passieren? Das ist der dicke Unterschied. Ja. Also ich bin insofern ja auch Textexegetiker. Nur warne ich ja vor mir selber aus lauter Ironie. Das ist bitte. Also haben wir uns da aufgefasst, ja? Bin ich mir noch nicht so sicher. Gut. Bin ich mir noch nicht klar, wie du da die Konfrontation sozusagen aufmachst, um da zum Begriff zu kommen. Also, schwierig. Ja, das glaube ich. Deshalb habe ich mich auch so abgekürzt. Also ich dachte immer, der entscheidende Punkt ist, will ich es mal andersrum versuchen anzufangen, der entscheidende Punkt, dachte ich immer, ist, dass das Neue an diesem, was ja auch den Namen erklärt, der Humanisten, dass sie versuchen, im Gegensatz zum Mittelalter, die eben alles aus dem Gottesdenken heraus gedacht haben, eben durch dieses Klosterleben, wie du das dargestellt hast, dass sozusagen das Neue jetzt ist, dass man sagt, das ist eigentlich falsch, weil das ist abstrakt, das ist spekulativ, das ist irgendwas, was weiß ich, Himmel, so, und in dem Sinne hast du recht, man muss jetzt sozusagen empirisch werden im Sinne der Wirklichkeit, aber was ist die Wirklichkeit? Das ist der reale Mensch. Man muss also zurück zum realen Menschen, deswegen Mensch, Humanismus. Genau. So, und alles aus diesem Menschen erklären. Aber das heißt noch nicht automatisch dann, dass man sozusagen damit den Gottesglauben überwunden hat. Im Gegenteil, also wir haben versucht sozusagen damit, das jetzt etwas zugespitzt gesagt, den alten Glauben eigentlich nur neu zu begründen, den neuen Verhältnissen entsprechend. So, nicht alle, aber wesentliche Teile der Humanisten. Also damit, worauf ich wieder hinaus will, ist gesagt, man hat mit dieser Gegenüberstellung, die du gemacht hast, hat man, glaube ich, noch nicht das Wesen getroffen, sondern sozusagen nur die Methode oder die Oberfläche meines Erachtens. Ich wollte ja diesen Methodenwechsel darlegen. Ja? Und was ich vorhin auch irgendwann gesagt habe, hier mit diesem Plutarch-Zitat, der Mensch als das Maß der Dinge, das schließe ich ja bei dir an. Und ich wollte es ausdrücken im Sinne einer gewissen Polarisierung, damit wir das verstehen. Ich habe auch immer gesagt, alle diese Humanisten sind ja in ihrer Zeitgenossenschaft. Das heißt, sie können sich im bestimmten Sinne, wie auch ein Spinoza, den ich vorhin nannte, sie können sich ja gar nicht recht denken, dass es ohne den Gottesbegriff funktioniert. Was ich in verschiedenen Zitaten vorhin auch hatte. Und selbst wenn sie, also die humanistischen Autoren, selbst wenn die hantieren mit diesem Ansatz, dass sie den Gottesbezug lediglich formal einsetzen, dann sind sie immer noch in einigen Fällen bei ihrer Klosterwirklichkeit, weil sie wollen sich ja von dem nicht abkehren, denn sie haben in manchen Fällen ja schon kapiert, wenn du den Leuten diesen reinen Essig verteilst, ja, dann produzierst du hier eine Lawine, aus der du dich nicht mehr retten kannst. Und, mehrere Mal habe ich gesagt, wenn du dich zu sehr löst von diesem Gottesterm, dann wirst du unter Umständen Zielscheibe für die Ketzerprozesse. Da kann man sich noch daran erinnern, dass ich mir was gesagt habe. Ja. So, und das ist eben der Punkt. Ich habe vorhin auch einen Sinn gehabt, wo ich hochhielt, so ein richtiger Humanist, der hat ja die Doppelstrategie gehabt. Das Bild kommt jetzt gleich nochmal. Die Doppelstrategie. Und was war damit ausgesagt? Dass du nämlich, auch weil du nicht alles weißt, weil die befinden sich ja erst in einer Phase des Aufbruchs, des Wandels, weil wenn du nicht alles weißt, dann musst du eben so eine Art doppelte Wahrheit erzählen. Weißt du, dieses Bild hier, das passt jetzt bei deinen Wochen an. So, musst du die doppelte Wahrheit musst du dann erzählen. Da musst du erstmal die Wahrheit erzählen für die Leute, die unter Umständen dir ans Leder wollen. Ja? Und andererseits kannst du dann, also außen diese Wahrheit erzählen, und andererseits kannst du dann innen mit der Empirie arbeiten. Aber weil du ein Kind deiner Zeit bist und du hast es nur immer gehört, wie auch beim Spinoza, causa sui, was ich vorhin schon mal sagte, causa sui, das ist das Ding, das sich selber schafft. Ja? Und davon ist ja die Revolte nutzlos. Du kannst dir einfach die Welt nicht recht anders denken. Und deshalb, wenn du es abschreibst, die Leute, die du genannt hast, die schreiben das wirklich ab. Deshalb kommst du auch im bestimmten Sinne nicht weiter. Und die Alten hatten zwar ein paar brauchbare Einfälle, aber sie sind nicht auf dem Niveau, was wir heute haben. Ja? Sie stoßen für unseren Vergleich, stoßen sie Sachen an, wie Platon in der Nomoi. Aber was ich vorhin auch schon sagte, die Freien dürfen damit entscheiden, was die Gesetze wären. Ja? Die Freien, und wenn du etwas konstruierst, wie die Freien dürfen mitentscheiden, ist das politisch interessant. Du hast dann in einer Gesellschaft große Abhängigkeiten, eine Rolle betont, eine Rolle entworfen, die Freien dürfen mitentscheiden. Nur wenn du das an Leute verteilst, die irgendwie von sich selber ahnen, dass sie selber nicht frei sind, dann hast du jemand eine schöne Utopie erzählt, aber du hast ihnen noch nicht die Realie geliefert. So, und das war mein Bemühen von vorhin, dass ich diesen Funken darstellen will. Allerdings, dieser Funken existiert noch in einer Klerikergesellschaft, deshalb auch dieses Bild hier mal. Ich habe das vorhin jemand gezeigt, der meinte, oh, ist das welche von der Kirche? Nein, das sind die Intellektuellen. Ja. So, dieses Aktgefüge passt da. Da passt das dann bitte, in dem Sinne möchte ich das dann so verstanden wissen. Die können viel von den Alten lernen, aber die Alten sind ja noch nicht auf dem heutigen Niveau. Was wir übrigens noch als dumme Leute sagen, was dann in 500 Jahren oder noch später über unsere Zeit produziert wird, ist uns im Moment auch vollkommen unklar. Wir sind zu sehr eingebettet in unseren sozialen Wandel. Wir haben jetzt in unserer Generation gerade mal mitgemacht, dass jetzt allmählich der Heimcomputer vorrückt. Und das haben wir gelernt, die virtuelle Welt. Das ist jetzt unsere Haupterfahrung des Wandels. Aber ist das schon alles? Ist das alles? Muss man skeptisch sein. Ja. So. Bitte. Ich möchte mal was kurz anmerken. Das Mittelalter ist eine europäische Geschichte, keine gesamtweltliche Geschichte. Exakt. Und die Epochengrenze, die du genannt hast, geht auch in Europa. Die Epochengrenze des Mittelalters wird immer noch 1453 ansetzt. Das heißt, wenn man an die Peripherie Europas kommt, genau, existiert die Antike teilweise noch fort bis zum Untergang des Oströmischen Reiches und damit eigentlich auch bis zur Renaissance. Das war meine kurze Bemerkung über ihn und dass er ja mit diesem, da muss man nicht auf diese Falle der Begriffe stolpern, dass man dann irgendwie sowieso eine Art Abreißkalender, Mittelalter, und da ist am Blatt, da steht Renaissance drauf. Falle, da muss man nicht drauf reinfallen. Und vorhin habe ich ja auch klar gesagt, europäisches Geistesleben, und damit meinte ich schon, was man in der Nebenbemerkung bitte nicht einfach missversteht, dass ich hiermit einen Raum meine, und wenn man das nämlich noch vertiefen würde, dann könnte man nicht feststellen, was ist denn los in Arabien? Da gibt es offenbar eine Philosophie. Dazu habe ich irgendeinen jetzt hier mal kurz mitgebracht. Was ist los in Arabien? Was ist los in der jüdischen Geisteswelt? Was ist eigentlich los in Südamerika? Oder noch schlimmer, was ist eigentlich los in China, wo wir auch eine Form von Hochkultur haben? Und das passiert da alles. Also wenn diese Europäer das gesehen hätten, was wir mittlerweile sehen können, über diese anderen Kulturen, sie würden sich ja wundern, was los ist. Um das zu vertiefen, kommt jetzt noch kurz der Ibn Gabriol, Er hatte eine Textlebensquelle, jüdischer Philosoph Salomon ibn Gabriel, ca. 1020 bis 1058, verfasste um die Mitte des 11. Jahrhunderts in Spanien dialogische Schrift Die Lebensquelle in arabischer Sprache. Als philosophischer Text erzielte das Werk allerdings nicht unter den Arabern oder den Juden, sondern unter den philosophisch gebildeten christlichen Denkern des Mittelalters seine größte Wirkung. Das heißt, wir befinden uns in einem kulturellen Austausch. Ja? Da muss man also aufpassen, dass diese eurozentrische Sicht das Ganze sein soll, weil das ist ja auch so eine Art von Lehre der Kolonialzeit. Ja? So. So. Ja. Also es gibt mehrere Austauschpunkte, zum Beispiel jetzt an dieser Stelle die spanischen Schulen oder Hochschulen, die gegründet wurden, genau. wo ja sowohl Christen als auch Muslime waren. Wir haben die Byzanz, wir haben den Austausch über die Templer, über die Hanse später. Genau. Und wir haben eigentlich eine Fortexistenz der Antike in Italien bis praktisch zur Renaissance. So ist es. Also was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich kann hier bestimmte Inhalte nur sehr reduziert auf einen bestimmten Punkt bringen, dass die für die Diskussion der kommenden Tage hier ein bisschen präsent sind und auch für die Überlegungen in den kommenden Monaten bei euch auch noch präsent sind, weil Philosophie wird dann erst lustig, wenn man verschiedene Punkte auf die Reihe bringen kann für einen Vergleich. Dazu müsste man irgendwie nur die Punkte mal zur Kenntnis genommen haben. Und das ist eben unter Umständen ein bisschen aufwendig. Übrigens, der Ibn hat Folgendes postuliert. Die Wurzel von allem, eine Dominante seines philosophischen Konzepts einer einheitlichen und differenzierten Welt, beide Komponenten Materie und Form in Verbund. Materie und Form in Verbund. Was ist denn daran bitte neu? Materie und Form in Verbund. Das hat das doch getrennt, ne? Die Anima über die Seele. Genau, das ist nämlich eine Falle. Also ich habe vielleicht Aristoteles ein bisschen hart gelobt, aber in Wahrheit hatte der ja auch bestimmte Sachen, die ein bisschen unkontrolliert waren. Ich habe später, bevor die Frage losging, habe ich ja nochmal zitiert, was der denn für ein Gottesbild hatte. So, und dann hast du nämlich auch einen, wenn du einen Aristoteles transportierst, dann hast du nämlich trotz allem, arbeitet der auch wieder mit einem Gott, weil er in einer Gesellschaft existiert, wo er sich auf einen Gott fußen muss, weil die Leute halten ja sonst für einen Schwätzer. Hm? Wenn das nicht so verankert ist. Ich habe vorhin mal das Bild vom Aachener Hauptbahnhof Rathaus genannt. Karl, Jesus, der Papst. So, und da kannst du nämlich sehen, warum Kaiser Karl der Chef ist, weil dieser Dreierbund, der legitimiert ihn. Und wenn immer so gedacht wird, dann hast du vielfach eben mit Texten zu tun, die sich zentral, ich führe jetzt nochmal auf Spinozas Ethika zurück, wo zentral hantiert wird, causa sui. Jetzt ist ein derartiger Glaubenssatz zum Startpunkt zu machen, ist und bleibt ein Glaube. Das heißt, die Empirie streckt dann nur so weit, aber meine Arme sind zu kurz für alles das. Auch heutzutage hat der Mensch ja immer noch ein Problem, dass seine geistigen Arme zu kurz sind für alles das. Oder erzähl mir doch mal einer bitte, was Zeit ist. Also man kann mir jetzt eine Einstein-These bieten oder noch was anderes, was ich in der Zeit habe. Erzähl mir doch einfach, was Zeit ist. Ja? Und da komme ich dann sehr bald zu dem Punkt, was für ein schönes Einstein-Modell oder was für dies, was für das. Nur, muss ich ehrlich gesagt sagen, hat mir noch keiner so irgendwie erklären können. Und jetzt bitte keine Uhr, bitte kein Kalender, bitte keine Jahreszeit. Ja? Es ist also etwas auf dieser Welt, was sich dem menschlichen Vermögen des Begriffes entzieht. Und da muss man immer aufpassen, dass man darauf nicht reinfällt. Ja? Weil sonst hast du ja Behauptungen, die du zwar weiter erzählen kannst, die du aber unter Umständen nicht weit überweisen kannst. Das ist so ein Problem. So. Ja. Du hast jetzt den Stoizismus mit aufgeführt. Genau. Also Stoizismus nach Aristoteles und Platon.